Kundgabe 3580. Empfangen durch Bertha Dudde am 17. und 18.10.1945. Wunder. Falsche Propheten. Lasset euch nicht irreleiten, denn der Widersacher sucht stets Finsternis, um euch zu verbreiten und das Licht von oben zu verdunkeln. Er sucht euch mit Lüge und Irrtum zu fangen und unempfänglich dadurch zu machen für die reine Wahrheit. Er ist stets darauf bedacht, euren Blick zu trüben, euren Sinn zu verwirren und euch das Wesen der ewigen Gottheit zu verschleiern. Und er bedient sich dazu solcher Mittel, die schwer als Blendwerk des Satans erkannt werden, so nicht der ernste Wille nach der reinen Wahrheit vorhanden ist. Er täuschet den Menschen Frömmigkeit vor. Er kommt im Lichtgewand des Engels. Weil die Menschen selbst nach Glanz und Prunk verlangen haben und sich die göttliche Herrlichkeit nur mit äußerer Pracht verbunden vorstellen. Er täuschet ihnen die Herrlichkeit Gottes vor, wo er leichtgläubige Menschen findet, die Gefallen daran haben. Und also verbreitet er durch jene die Lüge und den Irrtum und verdunkelt so das Denken der Menschen. Sie nehmen an die Unwahrheit und lehnen ab die reine Wahrheit, die in schlichtem Gewande von Gott selbst zur Erde geleitet wird. Und so verbreitet sich die Lüge und der Irrtum weit schneller als die Wahrheit, weil die Menschen selbst es wollen und weil die Verbreiter des Irrtums unter dem Deckmantel eines Vertreters der Lehre Christi arbeiten und darum überall Anklang finden. Denn der Satan arbeitet mit List und Gewalt. Er bedient sich der Menschen, die nicht ernstlich die Wahrheit begehren, und diese sind ihm hörig, denn sie begehren auch nicht ernstlich Gott, der die ewige Wahrheit selbst ist. Und so hat der Satan, der Fürst der Lüge, leichtes Spiel. Was Menschen aufbauen, ist nur unter Anruf Gottes von bleibendem Wert. Und Gott will im Geist und in der Wahrheit angerufen werden, ansonsten er sein Ohr verschließet. Und dies schaltet jede Äußerlichkeit aus. Jegliche Zeremonie, Glanz und Prunk hindert das rechte Gebet. Das Gebet im Geist und in der Wahrheit. Wer den Äußerlichkeiten Beachtung schenkt, der wird schwerlich die innere Verbindung herzustellen vermögen mit Gott. Denn immer wird sich der Widersacher zwischen ihn und Gott stellen, ihn ablenken und seine Sinne durch Äußerlichkeiten gefangen nehmen. Und darum suchet Gott nicht in Prunk und Glanz. Suchet ihn nicht in einer Umgebung, wo irdische Materie zur vollsten Wirkung kommt. Dort hat der Gegner Gottes sein Feld und er bearbeitet es mit Erfolg. Gott offenbart sich im Verborgenen. Er offenbart sich den Menschen, die klein und bescheiden dahingehen. Er offenbart sich denen, die für ihn reden sollen. Denn seine Offenbarungen gelten der gesamten Menschheit und er bedient sich nur des einzelnen Menschen als Werkzeug, durch welches er selbst zu den Menschen sprechen will. Seine Offenbarungen bezwecken als erstes das Verbreiten der Wahrheit und das Verkünden seines Willens, dessen Befolgen den Menschen die ewige Seligkeit einträgt. Durch Seher und Propheten kündigt er auch das Ende der Welt an und machet auf die Zeichen der Endzeit aufmerksam. Und in seinem Willen liegt es, dass der Menschheit darüber Aufschluss gegeben wird, dass niemand sagen kann, ungemahnt und ungewarnt geblieben zu sein, so das Ende über sie hereinbricht. Und immer werden diese Seher und Propheten Menschen sein, die selbst im tiefsten Glauben und in der Liebe stehen, ansonsten der Gegner Gottes sich die Menschen erwähle zum Wirken für ihn und er Anklang findet. Darum muss auf den Lebenswandel der sich Diener Gottes nennenden ganz besonders geachtet werden, ob er dem Willen Gottes, seinen Geboten entspricht. Dann aber ist den Offenbarungen auch Glauben zu schenken. Gott wirket in der Stille, zwar auch offensichtlich und außergewöhnlich, jedoch nicht durch Wunder, die Menschen zum Glauben zwingend, wie er auch äußerliches Schaugepränge ausschaltet, weil er nicht die Menschen der Welt zu gewinnen trachtet durch Glanz und Pracht, sondern er ihre Herzen abwenden will von jenem Truglicht der Welt. Unnatürliches Wirken muss von Weltmenschen auch natürlich erklärt werden können, ansonsten es einen Glaubenszwang für sie bedeuten würde, der aber von Gott niemals ausgeübt wird. Und so werden nur tiefgläubige Menschen außergewöhnliche Offenbarungen haben, so wie die Liebe Gottes sie deren würdigt und er sich ihnen kundgeben will. Öffentliche Wunder aber bestimmen die Menschen zum Glauben, und es wäre dies kein geistiger Fortschritt für jene, denn Furcht vor Gott kann niemals die Liebe ersetzen, die der Mensch ihm entgegenbringen muss, um sich ihm anschließen zu können. Der unreife Mensch aber wird durch Wunder nur zur Furcht veranlasst werden, niemals aber zur Liebe. Der Satan aber bedient sich solcher Mittel, wodurch er die Menschen an der Liebe zu Gott verhindern will, und sein Wirken wird dort ungehindert vonstatten gehen, wo die Sündhaftigkeit groß ist und die Menschen wenig innerlich, dafür aber der Welt zugewandt sind. Auch dort erscheint er nur unter dem Deckmantel der Frömmigkeit. Er streut den Menschen Sand in die Augen, auf dass sie unfähig sind, klar zu sehen, und übt also seinen Einfluss aus, der noch begünstigt wird durch falsche Vertreter Christi, durch Menschen, die sich berufen glauben, seine Lehre zu verkünden und selbst zu wenig in der Wahrheit stehen, um Lüge und Irrtum zu erkennen als solche und sie auszuscheiden. Denn er wirket mit List und mit Macht. Gott aber ist die Liebe, und seine Offenbarungen strömen nur Liebe aus und erziehen zur Liebe. Und daran leget den Maßstab an. Wo Liebe gelehrt und geübt wird, dort ist die Wahrheit, denn dort ist Gott selbst. Wo aber das Licht der Welt allzu sehr leuchtet, dort macht sich der Gegner Gottes bemerkbar. Und sein Wirken ist Lüge und gegen Gott gerichtet, wenn er auch im Lichtgewand aufzutreten bemüht ist. Wer Gott zugewandten Willens ist, der erkennt ihn trotz seiner Maske. Und er ist berufen dazu, die Mitmenschen zu warnen vor den falschen Propheten, die immer auftreten werden, so die Menschen in Not sind, die aber die geistige Not noch fördern, statt sie zu beheben. Und Gott rufet den Menschen zu: Hütet euch vor den falschen Propheten, denn die Endzeit wird von ihnen genützt werden, zum Wirken gegen Gott, gegen die ewige Wahrheit. Amen.